Es war reines Glück, dass ich Gerda fand. Es war ein Sonntag in Berlin. Der mit dem Wolf tanzt. War ausverkauft. Ich ging zum Zoopalast, um einen Hollywood-Film zu sehen. Er war ausverkauft. Und ich fand eine Frau. Und er stand vom Kino und ich stand vom Kino. Und in den Glastüren, da spiegelte sich so die Gedächtniskirche. Damals war ich 66, viel jünger als heute. Da hat er mich angesprochen. Und auch ein bisschen frecher. Ach, schauen Sie mal, ist das nicht schön? Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick, ja. Pfirsichblütenglück von Gesine Schmidt. Regie Beate Andres. Bei uns war es nicht Liebe auf den ersten Blick, das ist klar. Wir waren keine jungen Menschen mehr. Aber durch den Wunsch, einander besser kennenzulernen, langsam entwickelt sich solch ein Ehepaar. Ich suchte eine Frau, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte ein normales Leben wie alle anderen Menschen auch. Und Gerda hatte nichts gegen Chinesen. Sie fand mich sympathisch. Ich war 30, als mein Unglück in China begann. Als ich wieder frei war, war ich schon 52 und ein sogenanntes Anti-Volkselement, also ein Konterrevolutionär in den Augen der Kommunisten. Und da konnte ich in China keine Frau mehr finden. 1988 wurde ich eingeladen, Deutschland als Gastprofessor zu besuchen. Da haben mir meine Freunde geraten, ach, Lao Wang, such dir eine Frau in Deutschland. Alle Chinesen sind ja unglaublich stolz auf China und darauf, Chinese zu sein. Es hat mich beeindruckt, als ich ihn kennenlernte, so ein stolzer Chinese, Nanu. Und er ist so fürsorglich, wie man es von einem deutschen Mann nicht gewöhnt ist. Als ich mir den Fuß gebrochen hatte, da hat er mir jeden Abend ein Fußbad gemacht und für mich gesorgt. Die Chinesen weinen auch sehr schnell, wenn sie irgendwas aufregt. Mein Mann ist oft ganz dicht am Wasser gebaut. Ich bin in den 30er Jahren im alten Shanghai der Kolonialzeit aufgewachsen. Vor der Gründung der Volksrepublik China war das eine Stadt der Finsternis. Dort lebten wir Chinesen wie Sklaven von Sklaven im eigenen Land. Die Sklaven der Franzosen, das waren die Vietnamesen mit ihren schwarzen Zähnen. Die Sklaven der Briten, das waren große, bärtige Sikhs mit riesigen Turbanen. Und die Russen, die stanken nach Alkohol und Knoblauch, die wurden als Polizisten eingesetzt. Und wir standen noch unter denen. Nach der Schlacht um Shanghai 1937 besetzten auch noch die Japaner die Stadt. Da war ich 11 Jahre alt. Und wenn wir Chinesen die Brücke überqueren wollten, mussten wir 10 Schritte von der Wache entfernt stehen bleiben und uns bis zum Boden tief verbeugen. Vor dem Park hing ein Schild: Für Chinesen und Hunde verboten. Mit 18 kämpfte ich als glühender Patriot im Bürgerkrieg auf der Seite der Kommunistischen Partei. Und 5 Jahre später war ich im Außenministerium der erste Dolmetscher von Mao Zedong für Deutsch. Im Frühjahr 1957 gab es eine politische Kampagne. Da sollten Intellektuelle Kritik üben an der Partei. Niemand habe angeblich Repressalien zu befürchten. Mein Mann hat damals schon als Lektor in Peking gearbeitet und sein Verlag bekam den Auftrag, eine bestimmte Anzahl an Verrätern aus dem Betrieb rauszufiltern. Und da haben sie 10 Angestellte als Rechtsabweichler gebrandmarkt. Die wurden separiert und mussten unter erbärmlichen Umständen dort als Gefangene leben. Und nach einem Jahr hat man festgestellt, diese Leute sind eigentlich zu Unrecht beschuldigt worden. Da hat mein Mann gedacht, na, da muss man sich doch bei ihnen entschuldigen. Und das hat er dann öffentlich in einer Parteisitzung getan. Das reichte aus, ihn auch als Verräter anzuklagen. Es war der Anfang des Weges nach unten. Irgendwann wurde er dann zu seinem Vorgesetzten gerufen und sollte ein Geständnis ablegen und sich demütig erweisen. Das hat er nicht getan. Und so wurde er verhaftet und war erstmal 3 Jahre im Gefängnis in Peking. Dann ist er lange Jahre in diversen Arbeitslagern gewesen und irgendwann haben sie ihn zur Umerziehung aufs Land geschickt, in das ärmste Dorf der ärmsten Provinz. Da hat er dann als Mistsammler gelebt. Unter primitivsten Umständen. Gerda hat ein Herz aus Gold. Einmal wollte sie ein Stück Holz in den Ofen legen und bemerkte eine Schnecke. Was hat sie getan? Sie ging in die Küche, sie suchte eine leere Flasche, füllte sie mit Wasser und legte auch ein Reiskörnchen und ein bisschen Gemüse an die Öffnung. Diese Liebe zu dem Lebewesen, das hat mich tief beeindruckt. 2 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt hatten, haben wir geheiratet. Da war ich 54. Er wollte unbedingt heiraten. Wir sind zum Standesamt gegangen, um das Aufgebot zu bestellen. Aber der Standesbeamte hat uns eine Liste gemacht mit 25 verschiedenen Dokumenten, die wir beibringen sollten. Er sollte seine Geburtsurkunde beschaffen von 1926. Wir heirateten in Dänemark. In Kopenhagen muss man nur eine bestimmte Summe bezahlen und dann wird man so einfach Mann und Frau. Wir waren 20 Paare. Es gab 5 Minuten eine Rede an uns alle, dann wurden wir einzeln reingerufen und im Schnellverfahren getraut. Wir hatten gar keine Zeit, die Ringe anzustecken. Wir sind dann hinterher mit der Heiratsurkunde durch die Fußgängerzone gegangen. Es war Sturm und Regen. Da sind wir in ein China-Restaurant gegangen. Die Wirtin lief ganz aufgeregt los und kaufte eine Flasche Sekt für uns. Aber mein Mann trinkt keinen Tropfen Alkohol. Und er trank auch am Hochzeitstag. Keinen Schluck. Ich hatte einen immer wiederkehrenden Traum. Ich laufe durch die Gegend und suche mein Arbeitslager. Ja. Es wird dunkel und ich gerate in Panik. Wir sitzen vorm Fernseher. Mein Mann neben mir sagt, oder wollen wir lieber was anderes gucken? Ich rühre mich nicht und gucke weiter. Nach einer Weile fragt er nochmal. Nö. Und irgendwann explodiert er. Ich habe doch gesagt, wir wollen was anderes gucken. Und dann ist der Streit da. Und ich habe das gar nicht begriffen. Ich stelle die Teetasse aus Sicherheitsgründen immer in die Mitte des Tisches. Und das hat sie gewundert. Gerda, nein, bitte schön hierhin. Und das nächste Mal wieder an den Rand. Obwohl wir schon so lange verheiratet waren, war er immer noch misstrauisch und wartete darauf, dass ich irgendwann mein wahres Gesicht zeige. Da habe ich mich bemüht, ihn nicht zu verletzen und viel runtergeschluckt. Ich wollte ihn nicht verlieren. Ich war einfach so verliebt in ihn. Die Tatsache, dass wir von Anfang an zusammengearbeitet haben, hilft, dass Gerda mich ziemlich ohne Probleme verstehen kann. Sie hat alles für mich korrigiert, alles ins Reine getippt, manchmal auch für mich Kontakte aufgenommen. Wir waren gewissermaßen eine Arbeitsgruppe. Er hat einen Hang zum Perfektionismus. Er ist im Kopf sehr schnell und ich bin langsam. Das hat ihn oft fuchsteufelswild gemacht. In China sagt man, du bist wie ein Elefantenpo. Den kann man nicht viel bewegen. Das musst du noch lernen. Diesen Satz habe ich 1000 Mal gehört. Was ich durch ihn gelernt habe, ist pünktlicher zu sein. Ordentlicher bin ich nicht geworden und fleißig auch nicht. Sie sagt zu mir, du bist der Deutsche, ich bin die Chinesin in der Familie. Sein Opa hat bei Tisch immer moralische Reden gehalten für die Kinder. Mein Mann ist heute einer der letzten Konfuzianer. Das gefällt mir so an ihm. Es hätte für Sie mehrere Gründe gegeben, Schluss zu machen mit mir. Aber das hat sie nicht gemacht. Ob sie je daran gedacht hat, kann ich nicht sagen. Und ich schäme mich nicht offen zu sagen, das war die Liebe. Eine Liebe zwischen zwei Kulturen, zwei Nationen, zwei Völkern, zwischen zwei Menschen, die eigentlich fremd sind. Naja. Als ich ihn kennenlernte, hatte ich 17 Jahre alleine gelebt nach der Scheidung und ich war daran gewöhnt, nach meinem Stiefel zu leben. Dass ich bei ihm geblieben bin, war meine Entscheidung. Eigentlich sprach alles dafür, sich von ihm zu trennen, weil es einfach zu schwierig mit ihm war, weil er eben so stur ist und ich soll immer machen, was er will. Wir haben beide versucht, die andere Seite zu ändern, zu reformieren, sagen wir in China, bis wir fanden, lieber nicht. Wir hatten längst unsere festen Lebensgewohnheiten. Und wenn sie die Tasse lieber an den Rand stellt, lass sie das tun. Wir hatten zwei nebeneinander liegende kleine Wohnungen, das war ideal. Er ist sehr schnell im Denken, aber für vieles nimmt er sich ausgiebig Zeit. Er kann Ewigkeiten im Bett verbringen und anderthalb Stunden beim Essen sind nichts. Und es ist ganz wichtig, dass er sein Bad für sich hat. Aber in grundsätzlichen Fragen stimmen wir überein. Wir können beide mit wenig Geld leben. Wir wissen beide, was Hunger ist. Wir brauchen keinen Luxus. Wir fühlen uns nicht wohl, wenn wir in so einem Superhotel sind. Da ist es so schickimicki. Im Winter und sowieso immer müssen hier in Peking lange Unterhosen angezogen werden. Seine Mutter hat sie jetzt noch an. Es ist sehr warm und wirklich nicht nötig, aber sie hat sie an, weil es ist ja so kalt. So kalt. Bai Hu sitzt im warmen Bus, steigt aus dem Bus und geht in den Kindergarten. Dafür braucht er keine lange Unterhose. Der schwitzt sich kaputt. Da wird er doch total verweichlicht. Ich war auf Geschäftsreise und Bai Hu war bei seiner Oma. Als ich wiederkomme, bringt sie ihn zurück. Ich bin also zu Hause und koche und denke, jetzt machen wir uns einen schönen Abend. Da geht die Tür auf, der Bai Hu kommt rein, hallo Mama. Und hinter ihm stürmt die Großmutter auf mich zu, jetzt muss ich mal mit dir reden. Sie hätte ihm doch so tolle Baumwollunterhosen gegeben, warum ich ihm die denn nicht anziehen würde. Und er hätte ja so einen schlimmen Husten und es wäre überhaupt ganz schlimm und es wäre alles nur, weil er immer ohne diese langen Unterhosen ist. Oh, und dann konnte ich auch nicht mehr. Ich bin groß geworden ohne lange Unterhosen. Ich bin gesund, bei uns sind alle gesund und ich glaube nicht, dass er das braucht. Das ist meine Meinung und deswegen machen wir das genauso, wie ich das sage, weil ich bin die Mutter. Und dann ist ihr das Gesicht so runtergegangen. Du kannst nicht so mit mir reden. Ich bin eine alte Frau. Du musst mich respektieren. Und ich dachte nur, oh Gott, jetzt geht die Schiene los. Dann geht die Tür auf, Tian kommt rein und ich sag nur, Tian, bitte übernimm das jetzt hier. Ich kann nicht mehr. Dann hat er die Mutter genommen und ist raus und irgendwann später hat die Mutter dann am Telefon so ein Sorry angedeutet und wir haben nicht mehr drüber gesprochen. Aber es kommt immer wieder. Die letzte deutsche Freundin, mit der ich zusammen war, war sehr gebildet und belesen. Die hatte einen unglaublichen kulturellen Horizont. Und jetzt mit meiner chinesischen Frau, mit dem kulturellen Horizont, das klappt nicht so richtig. David Bowie, brauchst du gar nicht fragen, weil kennt die nicht. Rolling Stones, kennt die nicht. Günter Grass, kennt die nicht. Blechtrommel, vergiss es. Und das könnte ein Problem sein, dass sie von westlicher Kultur so gänzlich unbeleckt ist, wenn ich nicht so unheimlich gern reden würde. So habe ich jemanden, dem ich die Welt erklären kann. 2001 war ich der einzige westliche Arzt in Nanjing und 295 Tage, 24 Stunden im Dienst. Und das hinterlässt Falten im Gesicht. Bin sowas wie ein Dinosaurier hier. Meine deutsche Freundin war mitgekommen und nach 2,5 Jahren hatten wir die Schnauze voll. Wir sind dann für 1 Jahr nach Vietnam gegangen, von dort wieder hierher gekommen und haben nochmal 2,5 Jahre Nanjing gemacht. Danach hatte sie endgültig die Faxen dicke, ging nach Hause und suchte sich einen Job und einen neuen Kerl. Und auf einmal war ich wieder ein freier Mann. Auf meiner Abschiedsfete in Nanjing habe ich Ling kennengelernt. Wir haben E-Mails ausgetauscht und ja, ich komme irgendwann mal wieder, vielleicht. Ich bin dann durch Afrika getourt und habe in Ghana auf einer Goldmine medizinische Vertretung gemacht. Wir haben hin und wieder telefoniert, dann regelmäßig und immer regelmäßiger. Und im Sommer habe ich mir unbezahlten Urlaub genommen, bin nach Nanjing geflogen und habe mich mit der Dame verbandelt. 4 Monate später waren wir verheiratet. Die Global Doctors haben mir angeboten, super, tolle Neuigkeit, du kannst jetzt wieder für uns arbeiten, du kannst wählen zwischen Nanjing, Nanjing oder Nanjing. Nehme ich doch Nanjing. Mein Vater hat gesagt, ich darf mir im ganzen China Männer aussuchen. Da kennt er sich gut aus. Aber Deutschland, das ist für ihn ein fremdes Land. Da kann er mich später auch nicht unterstützen, wenn ich Schwierigkeiten habe. Ja, ich sag ja immer, wenn du eine mutige Entscheidung triffst, wirst du vom Schicksal belohnt. Ja. Ich war eine der ersten Germanistik-Studentinnen, die von der Pekinger Universität für 1 Jahr an die FU Berlin geschickt wurden. Und deswegen musste ich viel Geld aufbringen. Ich habe auch einen Kredit aufgenommen. Und unter diesem Druck bin ich dann nach Deutschland gegangen. Also, wenn ich gut bin, dann kann ich das in meinem Lebenslauf präsentieren und eine gute Stelle finden. Und du hast mich gefunden. Ja. Ich habe in Berlin bei einer Freundin gewohnt. Also, und die hatte mich gebeten, zum Flughafen mitzukommen, weil du einen schweren Koffer hattest. Ja, und der hatte 45 Kilo. Sie hatte mich so eingeschätzt, dass ich jemand bin, der diesen Koffer gut tragen kann. Er hat den Koffer getragen und ich habe mit meiner Freundin gequatscht. Wir haben uns einmal die Woche getroffen. Einfach so. Ja, und von Woche zu Woche habe ich gemerkt, wie sehr ich mich auf diesen Termin freue. Ein halbes Jahr später hat es mit uns angefangen. Das war so diese Stimmung in Deutschland. Alles ist möglich und man soll doch einfach mal was ausprobieren. Und da habe ich diese Zeit genutzt. Aber ich musste ja wieder zurück und habe dann zu ihm gesagt, jetzt ist die schöne Zeit vorbei. Da war ich sehr traurig. Ich habe mich um ein Stipendium beworben, in Peking beim DAAD. Der hatte das Motto Wandel durch Austausch. Ich hatte mir das alles sehr einfach vorgestellt. Ich dachte, China, das ist alles kein Problem. Also prinzipiell. Erstmal war ich auch eine Zeit lang sehr glücklich, dass ich es so weit geschafft hatte. Aber ich habe dort sozusagen ja auch studieren müssen. Also als Stipendiat gehört es ja dazu. Er war an einer chinesischen Uni mit diesem Stipendium und sollte Chinesisch lernen. Aber ja, dieser Lernstil dort hat ihm nicht gefallen. Es war alles schnell, fleißig, hart lernen und jede Woche Klausur. Und wenn er zu spät kam zum Unterricht, musste er singen vor der Klasse. Die Lehrerin war immer unzufrieden, weil er die Klausuren nicht geschafft hat. Und sie hat ihm auch gesagt, wenn er so weiterlernt, dann werden sie den DAAD informieren. Und ich konnte ihm auch nicht so gut helfen. Für mich war es ja klar, wenn man eine Fremdsprache lernt, dann muss man hart lernen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich da mitmache, lerne ich vielleicht Chinesisch, aber ich schade meiner Seele. Es war auf jeden Fall eine Bevormundung. Es gab ja auch keine Kultur, auf Augenhöhe mit einem Studenten ernsthaft zu diskutieren. Und auf keinen Fall gab es ein Verständnis dafür, wenn man gesagt hat, ich will jetzt nicht lernen. Für mich ist das nicht wichtig. Er hatte mich ja angezogen, weil er so frei war und so viele tolle Ideen hatte. Aber als wir in China waren, habe ich dann langsam seine Nachteile gesehen. Er muss doch diszipliniert sein. In meinem Umfeld sind alle sehr ambitioniert. Und dann wurde er auch von meinen Freunden unter Druck gesetzt. Ich habe gedacht, ich lerne in China Chinesisch und mache nebenbei die Diplomarbeit fertig. Das kann ja nicht so schwer sein. Das Stipendium ging ein Jahr. Ich habe es nochmal verlängert um ein weiteres halbes Jahr. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wir gehen nach Shanghai. Warum sind wir nach Shanghai gegangen? Weil ich dort eine Stelle bekommen habe. Und weil meine Eltern da auch in der Nähe leben. Ah. Und weil du nur die Diplomarbeit hattest. Ja, ich hatte ja immer noch die Diplomarbeit. Wir haben uns in einem Architekturbüro in New York kennengelernt. Damals waren wir 30 und alles war easy. Wir waren ja beide fremd in einem fremden Land. Und dass dann dieses ganze Paket auf mich zukommen würde, das habe ich so nicht vorhersehen können. Ich meine, dass ich jetzt hier bin, in Peking und so. Wer denkt denn da dran? An den Rattenschwanz, der da noch mit dranhängt. Also die Eltern, Geschwister und was die denken und erwarten. Und dass du das alles nicht so zusammenbringen kannst. Also ich finde, hier ist der Tian wirklich ein absoluter Chinese geworden. Auch in Bezug auf das Arbeiten. In Amerika war alles sehr gut organisiert. Du hast Termine, du hast eine Agenda. Was passiert in einem Meeting? Das ist ja genau wie in Deutschland auch. Und hier? Ja, hier musst du halt gucken. Heute nicht, dann eben morgen. Und vielleicht heute Abend nochmal nach dem Essen. Dann können wir den Preis noch ein bisschen drücken. Oder der will's jetzt in einer Woche haben. Kriegen wir auch hin. Und du denkst dann, aber, hallo? Wer bin ich denn, dass ich hier irgendwie ständig für die das nochmal neu mache? Aber der Tian sagt nur, Brit, du weißt doch, wie das hier läuft. Ein Bauherr ist halt ein Bauherr. Du musst dem schon irgendwie dienen. Und du sagst nicht, sorry, mach ich nicht. Shanghai is a fiction. In China, wenn du heiraten willst, dann gibt's ein unausgesprochenes Gesetz, dass du ein Haus mit in die Ehe bringst. Und wenn du keins hast, dann wird's aber Zeit, dass eins beikommt. Man kann ja aber keinen Grund kaufen, sondern nur leasen. Und danach fällt dann alles an den Staat zurück. Wir haben uns ein Second-Hand-Haus angeguckt. Das war spottbillig, hatte aber nur 30 Jahre Lease. Wenn wir dann eines Tages in Rente sind, kein Geld mehr haben und es verkaufen wollen, dann hat das noch 10 Jahre auf der Uhr. Dann will es auch keiner mehr. Das heißt, man müsste was Neues kaufen. Was Neues funktioniert in China so, dass man in eine unheimlich schicke, super beleuchtete Glasbox geht, irgendwo an der Straße, und dahinter ist eine Riesendreckswiese. Da steht dann ein großes Modell, wie der Hochhauskomplex eines Tages aussehen wird. Dann sagt man, ich will Haus 5, 13. Stock, das C-Modell für 2.500 Euro pro Quadratmeter. 2 Jahre später kriegt man eine Wohnung und die gehört einem dann, ganz egal wie toll oder wie beschissen die ist. Und wenn dein Haus in 5 Jahren relativ baufällig ist, sind die anderen das ja auch. Und wenn die Fallrohre von dem Abwasser alle grundsätzlich gerade runtergehen und nirgendwo ein Siphon eingebaut ist, sodass es aus jedem Abfluss stinkt, dann nimmt man das hin und macht die Fenster auf. Wir haben dann ein Studentenapartment in Frankfurt zum Vermieten gekauft. Als Geldanlage. Damals in New York, da haben wir uns verabredet am Museum. Und er war da und ich war da. Es war einfach klar. Und hier ist es oft so, I will be early. Und dann denke ich, ja, okay, early, was heißt das jetzt? 6, 6:30? Das ist dann für ihn 8, 8:30 oder so. Und das haben wir irgendwie nach 10 Jahren immer noch nicht raus. Heute Morgen frage ich, wann kommst du heute Abend? Ich bin früh zurück. Can you say when? Just earlier than normal. Also, das macht mich wahnsinnig. Shanghai is a plastic, fantastic. Du warst zum Frühlingsfest bei dir zu Hause. Wir haben jeden Tag telefoniert. Ich habe mich nicht getraut, ihn nach Hause mitzunehmen. Und ja, das war für mich und meine Familie ein sehr trauriges Frühlingsfest. Meine Eltern meinten, ich müsste doch jetzt endlich mal einsehen, dass es sehr gefährlich ist, was ich mache. Und sie warnten mich zum letzten Mal. Such dir eine gute Stelle und trenn dich von ihm, dann wird dein Leben wieder in Ordnung sein. Wir sind dann nach Shanghai umgezogen. Ja, das stimmt. Das war eine komische Zeit. Du hattest immer noch sehr viel zu tun, ich sehr wenig, aber eigentlich auch sehr viel. Ich war auf jeden Fall sehr unter Druck. Ich habe mir Sorgen gemacht und musste sehr viele Überstunden machen. Und wenn ich nach Hause kam, war ich müde und... Ich habe immer Pizza bestellt, bei Hell Pizza. Ja, als wir später weggezogen sind, ging diese Pizzeria pleite. Inzwischen hatte ich ja nur noch ein Touristenvisum. Und das musste jeden Monat verlängert werden. Er wollte die Diplomarbeit schreiben, aber ich habe gesehen, er hat keine Zeile geschrieben. Dann habe ich ein ernstes Gespräch mit ihm angefangen und gesagt, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Wir machen einander das Leben schwer. Und er war schon sehr traurig, also beide waren wir sehr traurig. Aber er hat gesagt, okay, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, respektiere ich das. Dann fährt er jetzt nach Deutschland zurück, weil es für ihn keinen Sinn mehr macht, weiter in China zu bleiben. Ja. Und dann haben wir eigentlich vieles schon organisatorisch besprochen. Organisatorisch besprochen, wie das klingt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir normale Freunde. Jetzt müssen wir nicht mehr so viel planen und immer erzwingen. Da hat er vorgeschlagen, ich weiß nicht, vielleicht hast du das vergessen, lass uns doch einmal einen Ausflug machen. Und wir sind in den Lüchenpark gegangen und haben uns auf die Wiese gelegt, in die Sonne. Und auf einmal kam wieder dieses Gefühl zurück, als wir uns kennengelernt haben. Diese sorglose Zeit. Und er hat wieder angefangen, mir irgendwas Blödes zu erzählen. Und ich habe sehr gelacht. Und am Abend hat er mich dann gefragt, sollen wir es nicht nochmal probieren? Ich bin überrascht. Hast du es vergessen? Neulich habe ich zu Tian gesagt, du hör mal, meine Mutter ist ja schon alt und auch krank. Es wäre doch schön, wenn deine Eltern mal nach Deutschland kämen und nochmal sehen, wie die da so wohnen. Am Anfang, 3 Tage, sind wir mit ihnen zusammen und machen so ein bisschen Heidelberg, die Ecke, Schloss Neuschwanstein und danach schicken wir sie auf eine kleine Rundreise. Und dann nehmen sie einen Bus mit einer Gruppe Chinesen unter sich. Okay, er fand das gut. Ich hab's seinen Eltern vorgeschlagen und die haben sich nicht direkt dazu geäußert. Aber später kam dann raus, sie wollten, dass wir sie die ganze Zeit begleiten. Und da habe ich zum Tian gesagt, Tian, ich kann das nicht. 10 Tage mit deinen Eltern. Ja, aber die erwarten das. Da habe ich gesagt, du hör mal, ich weiß, dass die das erwarten, aber dann musst du eben sagen, es geht nicht. Und so war die Reise erstmal gestorben. Dann sitzen wir beim Abendessen mit Freunden und einer fragt Tian so, was machen denn eigentlich deine Eltern? Ja, die waren jetzt gerade auf dem Trip und den haben wir mit 3000 Euro gesponsert. Und ich, wie bitte? Finde ich ja ganz toll. Ich hätte nie gesagt, das Geld können sie nicht haben. Aber was mich total aufregt, ist, dass du das einfach machst, ohne mir das vorher zu sagen. Das ist so typisch, das ist so richtig chinesisch. Sie sitzt den ganzen Tag zu Hause vorm Computer und macht an der chinesischen Börse rum. Mit ihrem Geld, wie sie immer betont. Mit ihrem Geld, was sie im Laufe der Jahre erwirtschaftet hat. Die Chinesen sind ja die größten Sparer der Welt. Statistisch gesehen sparen die 55% ihres Gehaltes. Sie hat also von damals immer alles gespart und ein Teil meines Geldes kommt hier in China auf unser Sparbuch. Irgendwann habe ich festgestellt, mein Konto ist leer. Sie hatte es angelegt, dass es Zinsen gibt. Glaubst du, das hätte mir irgendjemand mal gesagt? Ich meine, wäre ja schön, könnte man zumindest mal fragen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten im Westen ist. Wenn er arbeitet und sie nicht, sagen beide dann, das ist unser Geld? Oder sagt er, das ist mein Geld? Oder sie sagt, das ist unser Geld? Oder sagt sie, das ist sein Geld und das ist für den Haushalt? Also hier ist es glasklar. Wir sind verheiratet und das ist unser Geld. Da kann ich genauso darüber bestimmen wie du. Ach, dann kannst du mich wenigstens informieren, oder? Bis 15 Uhr, da macht die Börse zu, sitzt sie vor dem Computer und guckt sich irgendwelche wilden Zahlen an, von denen ich keinen Plan habe. Natürlich. Es ist davon mehr geworden. Da hat sie schon ein Händchen für. Ein Jahr später haben wir meine Eltern nach Shanghai eingeladen, damit sie ihn kennenlernen. Hm. Er hat sie zum Essen eingeladen, ihnen Shanghai gezeigt und alles bezahlt. Ja, sehr chinesisch. Ja, es war wichtig zu zeigen, dass er mich sehr schätzt. Ja. Und meine Eltern waren schon zufrieden mit ihm als Person, aber natürlich nicht mit seiner Identität, dass er Ausländer ist. Also das war für mich überraschend, dass die mich besuchen wollten. Du hast vorher geübt. Floskeln. Höflichkeitsform. Damals konnte ich ja noch nicht gut Chinesisch. Ich habe ihm geholfen, vor meinen Eltern zu sagen, dass er natürlich China sehr mag. Natürlich. Und, ja, und meine Eltern. Und dass er mich sehr gut behandeln wird, auch später. Und ich kann mich erinnern, ich habe dir die Haare geföhnt. Vor deinen Eltern. Und du hast mir später gesagt, das hast du zum ersten Mal gemacht. Meine Eltern haben gesagt, er ist schon nett. Aber sie machen sich große Sorgen, ob wir in China bleiben können. Sie können sich nicht vorstellen, dass seine Familie das zulässt. Ja, da war eine gewisse Skepsis. Ein Jahr später ist meine Mutter gestorben. Ja. Das kam sehr überraschend. Plötzlich gab es einen schnellen Krankheitsverlauf. Und da kam bei mir der Impuls. Ich hatte den starken Wunsch, sie soll sich keine Sorgen machen. Ich habe mich zu den Prüfungen angemeldet und zack, hatte ich auf einmal einen Job und eine Existenz. Das weiß ich noch, dass ich das meiner Mutter noch erzählt habe. Obwohl das in meiner Familie nie so war, dass man über Geld redet. In dieser Zeit habe ich mitbekommen, wie er wirklich ist. Und ich wurde von seinem starken Willen beeindruckt. Er wollte mit mir zusammenbleiben. Das war sein wichtigstes Ziel. Vorher war er schon ein bisschen, ja, unrealistisch. Ein Träumer. Und auch ich habe mich geändert durch ihn allmählich. Wenn ich mit ihm Zeit verbringe, bin ich oft sehr entspannt. Und wenn ich woanders bin, wenn ich arbeite, wenn ich alleine bin, dann bin ich hart zu mir selbst. Meine Frau hatte gerade angefangen, Innenarchitektur zu studieren, als ihr Cousin Nierenversagen hatte. Sie mussten die Nierentransplantation bezahlen und dann war das Geld futsch. Da war dann nichts mehr mit Studieren. Das hat sie sehr bedauert. Sie hat dann Hotelfachschule gelernt und auf einem Luxusdampfer auf dem Yangtze gearbeitet. Diese Lounge, in der wir uns kennenlernten, ist dann in der Zeit, in der ich in der Weltgeschichte rumgereist bin, den Bach runtergegangen. Danach hat sie sich einen anderen Job gesucht, der sie nicht interessiert hat, und ich vermute auch, dass sie dann auf mich gewartet hat. Wir haben darüber nie gesprochen. Ihre Mutter hat irgendwo in einer Fabrik gearbeitet, draußen auf dem Land. Der Vater war Schreiner hier in Nanjing. Sie ist wie die meisten chinesischen Kinder bei der Großmutter groß geworden. Heute sind die Eltern beide in Rente. Er kriegt 200 Euro im Monat, sie kriegt nichts. Die Firma, für die sie gearbeitet hat, hat für sie nie geklebt. Und von dem bisschen Geld, was die zusammen verdient haben, haben die damals noch eine zweite Wohnung gekauft. Die haben sie dem Sohn gegeben, damit er mit seiner Frau und dem Kind nach der Hochzeit dort einziehen kann. Der hat als erstes die Wohnung vermietet und ist wieder bei den Eltern eingezogen. Die können dann auf das Kind aufpassen, während beide arbeiten gehen. Und so leben sie alle zusammen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Nach dem Tod meiner Mutter haben deine Eltern mich dann zum ersten Mal ins Dorf eingeladen. Und da ging es darum, wow, jetzt muss ich das ganze Dorf überzeugen, dass ich der Richtige bin. Ich habe dann alles gemacht, was man in China so macht. Zigaretten. Ja, unendlich viel Zigaretten verteilt, kleine Geschenke verteilt und mit den wichtigen Männern getrunken. Ich trinke privat gar nicht gern Alkohol eigentlich, aber da habe ich sehr viel getrunken. Und das war sehr gut, das weiß ich noch. Und dann wird es so verschwommen. Beim ersten Mal haben wir noch in getrennten Betten geschlafen. Und als er zum zweiten Mal in das Dorf kam, hat mein Vater meiner Mutter die Anweisung gegeben, dass sie das Bett jetzt für uns beide machen soll. Nicht mehr nötig, hat er gesagt. Ab da habe ich mich dann auch völlig akzeptiert gefühlt. Ich glaube, dein Vater hat diesen Gedanken auch zugelassen, weil ich meine Mutter verloren habe. Und da müssen die jetzt netter zu mir sein. Er hat das auch einmal direkt als Anweisung zu deiner Mutter gegeben. Sie muss jetzt noch netter zu mir sein. Meine Mutter hat zu ihm gesagt, Jetzt hat er doch seine Mutter verloren und jetzt soll er sie als seine Mutter betrachten. Und mein Vater hat gesagt, das ist natürlich nicht so gut wie deine eigene Mutter, aber besser als nichts. Letztens frage ich ihn, bei Hu, wie war heute deine Kung-Fu-Klasse? War ganz toll, aber wir haben wieder die Uniform nicht gekriegt. Nächstes Mal kriegt ihr sie dann bestimmt. Aber dafür habe ich die Uniform gekriegt. Die habe ich von Mimmings Mama bekommen. Und dann habe ich das Ding ausgepackt. Das war eine Kappe, eine Weste und eine Hose. Und alles mit diesem Militäraufdruck. Schon ziemlich krass so. Und da habe ich gesagt, du bei Hu, weißt du was? Ich will nicht, dass du das anziehst. Warum denn nicht? Du, das ist eine Uniform. Das hat mit Krieg zu tun. Was ist Krieg? Dann habe ich versucht, das zu erklären. Dann hat er geheult, fand das blöd. Oh, ich will aber. Du, bei Hu, das passt nicht zu uns. Wie wir leben, wie wir Sachen finden. Ich habe dann zu ihm gesagt, wir geben das zurück. Der Tian war nicht da, der war auf Geschäftsreise. Dann habe ich die Tagesmutter angerufen und sie gefragt. Also, Ai, der Bai Hu hat heute dieses Ding da mitgebracht. Ich würde das gerne der Mutter zurückgeben. Was sie denn davon hält? Bu, Xin, geht nicht. Das ist nicht gut, überhaupt nicht höflich. Mach's bitte nicht. Sie meinte, das Beste wäre, er soll sie nicht anziehen. Ich soll sie verstecken oder einfach verschwinden lassen. Und da habe ich gesagt, nee, irgendwie finde ich das nicht so befriedigend. Da habe ich meine Schwiegermutter angerufen. Die hat auch gemeint, dass ich es nicht einfach so zurückgeben könnte. Aber sie hatte eine Idee. Ich sollte doch sagen, dass sie das nicht haben kann als Großmutter, weil sie ja noch die Erfahrung mit der Kulturrevolution hat. Und das wäre für sie überhaupt nicht erträglich, dass da ein Kind mit Uniform rumläuft. Das würde ihr im Herzen wehtun. Ich sollte doch das der Mutter so sagen. Oder besser, die AI sollte das der Mutter sagen. Und dann wäre das okay. Mingmings Mutter hat angeblich gesagt, kein Problem, sie tauscht es um. Wir haben Freunde. Er ist Amerikaner, sie Chinesin. Er ist der Präsident einer großen Firma hier in Nanjing. Der hat natürlich Geld wie Heu. Und wenn der uns zum Essen einlädt, wird richtig auf die Sahne gehauen. Aber er ist ein lockerer Typ. Der geht einfach nur gerne lecker essen. Denkt er nicht darüber nach. Beim nächsten Mal müssen wir die natürlich beeindrucken. Und das verursacht Zahnschmerzen. Also sorry, ich kann den nicht ins Interconti einladen. Da kostet uns ein Abendessen 600 bis 800 €. Tut mir leid, mache ich nicht. Und das muss ich auch nicht erklären, sondern den kann ich einfach woanders hin einladen. Aber nach chinesischen Vorstellungen ist das kompletter Gesichtsverlust. Das geht gar nicht, weil die beiden Mädels in Gedanken aufrechnen, was das kostet. Und da muss eine Balance entstehen. Gut, habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit denen essen gehe und das kostet 3000 Renminbi, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Nach dem Essen habe ich der Kellnerin gesagt, sie soll doch auf die Quittung den Firmennamen schreiben. Es war alles eitel Sonnenscheinchen, ich habe meine Quittung gekriegt, wir haben nett gescherzt und geplaudert, wir sind nach Hause gekommen und die Bombe ist explodiert. Die hat mich angeschrien, meine gute, liebe Frau. Ich habe sie vor allen Menschen blamiert. Ich habe einen kompletten Gesichtsverlust und das für so viel Geld. Das wäre jetzt vollkommen zum Fenster rausgeschmissen, weil ich habe ja denen gezeigt, dass ich für die Firma eine Quittung nehme. Das heißt, die Firma hat bezahlt und nicht wir. Und das gilt nicht. Wir haben eine Wohnung gekauft. Erst geheiratet? Nee. Wir haben erst die Wohnung gekauft. Nein, wir hatten mit den Heiratsformalitäten schon angefangen. Nein. Doch. Okay. Wir haben die Wohnung im Juli gekauft und geheiratet standesamtlich am... In 2012. An welchem Tag? Am 17. April. Ach gut, und warum haben wir dann die Wohnung gekauft? In der chinesischen Kultur muss der Mann der Frau was bieten, auch wenn er Ausländer ist. Und mein Vater hat das irgendwann angesprochen, ob wir denn in Shanghai eine Wohnung kaufen wollten. Und dann habe ich mit dir gesprochen. War auch eine gute Möglichkeit, von meinem Vater früher was ausbezahlt zu kriegen. Wenn ich gesagt hätte, ich will eine luxuriöse Weltreise machen, hätte ich bestimmt nichts bekommen. Wir haben uns eine Eigentumswohnung in Nord-Shanghai gekauft, wo wir es uns leisten können. Ja, da ist ein See in der Nähe und es sieht auch super aus auf dem Prospekt. Ja, das wird ein Hochhaus mit 18 Etagen. Ja. Wann heiratet ihr? Plötzlich ging es nur noch darum. Ihr kleiner Bruder, der hatte immer noch keine Frau in Aussicht. Und da haben ihre Eltern gedacht, sie hat wenigstens jemanden, dann aber schnell. In China ist das Heiraten eine Aufgabe, die man schlecht verschieben kann. Und als Frau, wenn man über 30 ist, ist es schon höchste Zeit, dass man heiratet, weil dann sollte man auch ein Kind bekommen. Denn 30 ist die Grenze. Erstmal heiratet man hier standesamtlich. Und das ist in China eine Formalität. Wie wenn man jetzt seinen Führerschein abholt oder so. Und dann bist du eigentlich sofort schwanger geworden. Ja. Ich dachte immer, das dauert so 2 Jahre, bis man mal schwanger wird. Aber du bist im letzten Jahr das erste Mal schwanger geworden. Also ganz schnell. Ja, um nicht zu sagen gleich. Wie kannst du nur mit deinen chinesischen Schwiegereltern zusammenleben? Ja, fragen mich jetzt viele deutsche Freunde. In China soll die schwangere Frau sehr gut ernährt sein. Und wenn wir beide arbeiten, kommen wir nicht dazu, gut zu kochen. Und da haben meine Eltern uns angeboten, sie können doch zu uns kommen und für uns kochen. Die haben auch keine richtige Arbeit mehr. Und ihre Eltern schmeißen den ganzen Haushalt. Ja. Wir kriegen wahnsinnig gutes Essen. Also die machen alles eigentlich. Aber denken selber, sie machen jetzt hier Urlaub. Also irgendwie passt es ganz gut zusammen. Wenn wir beide uns zurückziehen wollen, dann gehen wir in seine Bürowohnung. Meine Lieblingssituation ist, dein Vater schaut laut Fernsehen, chinesische Oper, und ruft jemanden an. Deiner Mutter fällt was ein, sie steht aber 7 Meter weit weg und ruft in die andere Richtung. Unglaublich laut. Ja, das ist für mich inzwischen auch schon gewöhnungsbedürftig. Also wenn wir beide manchmal miteinander reden möchten, dann müssen wir uns oben in unser Schlafzimmer zurückziehen oder mal einen Spaziergang machen. Ja, aber ansonsten ist es wirklich sehr positiv. Die werden auch erstmal hier bleiben. Also wenn das Kind auf die Welt kommt, werden sie auf das Kind aufpassen, weil wir beide arbeiten. Und ach so, einen Moment, meine Eltern essen sehr pünktlich. Ich rufe die ganz kurz an, ja, damit sie schon mit Essen anfangen. Ja, nee, wenn wir uns nicht abmelden, dann gehen die davon aus, dass wir da sind. Ja, sonst fangen die nicht an. Ich rufe eben meinen Vater an, der hat ein Handy, meine Mutter nicht. Sie hat auch keinen Schlüssel. Bei Hu, morgen ist eine deutsche Märchenstunde im Kindergarten. Und ich denke, da gehst du hin. Nee, da will ich nicht hin. Warum nicht? Ich bin nämlich eigentlich Chinese. Nee, du, Bei Hu, das stimmt so nicht. Du bist beides. Du hast doch 2 Pässe. Nee, hab ich nicht. Doch, hast du. Du hast einen chinesischen Pass und einen deutschen Pass. Und weißt du warum? Die Mama ist Deutsche. Und der Papa ist Chinese. Nee, ich glaube nicht, dass ich Deutsch bin. Bei Hu wechselt im Sommer den Kindergarten, weil ich finde das jetzt ein bisschen zu reiche Chinesenlastig. Ich möchte auch, dass er später auf eine internationale Schule geht. Und ich will, dass der Bei Hu, bis er 10 ist, noch draußen spielen darf. Hab ich ja auch gedurft. Der Tian sagt immer, wenn der Bei Hu später so ein Gedächtnis hat wie du, also sorry, das will ich nicht. Und auch nicht, dass er so rechnet wie du. Dabei kann ich eigentlich ganz gut rechnen. Für mich war immer glasklar, ich will keine Kinder. Im Normalfall ist es so, dass die Chinesin beim ersten Kuss daran denkt, welche Schule und welche Universität ihr erstgeborener Sohn besuchen wird und wie die Finanzierung geregelt ist. Und weil das in China alles ein großes Theater ist, bietet es sich an, einen Ausländer zu heiraten. Das Kind kriegt dann sofort den Ausländerpass. Meine Frau ist 13 Jahre jünger, die sagt immer, sie will auch keine Kinder. Aber wie alle Chinesen denkt sie nie an das, was heute schön ist, sondern immer daran, wie schlimm es später werden könnte. Und so hat meine Frau dann hin und wieder Anfälle und sagt, wenn ich mal alt bin, dann bist du tot und dann bin ich ganz alleine auf der Welt. Und ich sag, und vorher wirst du vom Auto überfahren. Es gibt anscheinend irgendwelche Regeln, die besagen, dass sich die Schwiegereltern auf keinen Fall direkt ins Leben einmischen. Und die neue Familie ist wichtiger als die alte Familie. Also es gibt unausgesprochene Regeln, die mir jetzt nicht klar sind, aber die sind dem Vater sehr klar. Er mischt sich überhaupt nicht ein. Und ich glaube auch in der Erziehung nicht. Also, so stelle ich mir das jetzt mal vor. Jetzt erkenne ich sogar einen Vorteil, dass meine Eltern vom Land kommen. Die Shanghai-Schwiegermutter ist dafür bekannt, dass sie sehr schwierig ist. Und meine Mutter ist ja ganz einfach. Die kann auch nicht lesen. Und deswegen ist sie sehr auf meinen Vater angewiesen. Und sie macht auch viele Sachen, die er ihr sagt. Mein Vater war früher ein idealistischer Mensch. Auf jeden Fall begeistert von Mao Zedong und dieser Zeit. Und deswegen hat er auch diesen Drang zu den alten chinesischen Regeln. Zum Beispiel, dass er auf keinen Fall Jan direkt vor mir kritisiert. Bitte? Wann kritisiert er mich denn? Immer wenn wir zusammensitzen, ist die Stimmung sehr harmonisch. Also, hier gibt's Regeln, wer wen überhaupt kritisieren darf? In Deutschland darf jeder jeden irgendwie kritisieren. Deswegen kommt manchmal auch so eine Stimmung auf. Na, auf jeden Fall ist es von Vorteil, dass es sprachlich nicht so gut funktioniert. Man kann sich beschränken auf einige höfliche Floskeln und muss nicht tief gehen. Wenn man ein tiefsinniges Gespräch führt, dann gibt es schon sehr viele Konflikte. Da gibt's viel mehr Konflikte. Ich will auch, dass unser Kind eine klare Identität hat. Wir beide haben durch unsere Herkunft eine relativ klare Identität und ein Mischlingskind hat vielleicht da mehr Probleme. Deshalb soll es den deutschen Pass bekommen. Auf jeden Fall will ich ihm die chinesische Hochschulaufnahmeprüfung ersparen. Dann kann es auf eine internationale Schule gehen. Die chinesischen Kinder müssen in die staatlichen Schulen gehen. Wenn es nach mir kommt, wird es sehr darunter leiden. Ich bin ja selbst sehr geprägt von diesem Schulsystem. Deswegen möchte ich meinem Kind schon gerne eine lockere, also eine offene Schulbildung ermöglichen. Aber auch nicht zu locker. Ja, wir beide kennen ja den ganzen Spielraum. Also so eine Mischform von uns beiden wäre perfekt. Er war ja wirklich gar nicht auf der Schule und hat halt auch nicht richtig studiert. Ich war schon auf der Schule. Aber du hast viel geschwänzt. Aber ich habe das Abitur geschafft. Aber knapp. Also, meine Kinder, ich werde mir sonst sehr große Sorgen machen, aber auch nicht so hart wie ich. So, ja, so eine Mischform zwischen uns beiden wäre perfekt. Also diszipliniert, strukturiert, aber gleichzeitig auch kreativ und aufgeschlossen. Im Laufe dieser vielen Jahre passt man sich an. Also ich bin nicht mehr so, das muss jetzt so sein, sondern okay. Chabudur. Chabudur, das heißt ungefähr. Ein ganz wichtiges Wort hier. Tian ist hier wieder chinesischer geworden und ich muss halt einen Weg finden, wie ich damit zurechtkomme. Im Laufe der Jahre hat er seine Ansichten geändert. Und wenn ich heute komme mit, du hör mal, dann sagt er irgendwann, so, jetzt reicht's. Ich mach das, wie ich das will. Früher hätte er noch geantwortet, well, I will at least listen to your opinion. Sie will unbedingt nach Deutschland. Sie sagt viel häufiger als ich, wenn wir mal wieder die Schnauze voll haben. Scheißegal, ob du Geld verdienst oder nicht, wir können auch mit kleinem Geld leben. Dann haben wir eine kleine Wohnung und sitzen im Garten auf der Veranda und gut ist. Aber raus hier, ich habe keinen Bock mehr, die Luft ist scheiße und die Leute sind rüde. Auf der einen Seite kann ich mir schon vorstellen, mein Rentendasein in meiner Heimatstadt zu verbringen und mein eigenes Gemüsegärtchen zu haben, um endlich das gesunde Futter zu essen, von dem ich hier immer träume. Auf der anderen Seite möchte ich da nicht begraben sein. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, das Laub fällt immer auf seine Wurzeln zurück. Ich hatte Heimweh nach 14 Jahren im Ausland und dachte, ach, ich kehre zurück nach Shanghai und lebe dort in der letzten Phase meines Lebens für die Studenten, die chinesischen Studenten. Das war vor 12 Jahren. Und Gerda hatte Verständnis. Das erste Mal war ich mit ihm 1998 in Shanghai. Da sind wir von Peking aus mit der Bahn gefahren und ich zwischen den Chinesen. Da war ein enormer Lärm. Immer Jubel, Trubel. Es wurde im Wagen Tee ausgeschenkt. Und man bekam auch heißes Wasser für Nudeln. Ein viel besserer Service als hier. Im Frühjahr 2002 sind wir dann nach Shanghai gezogen. Meine Wohnung habe ich behalten. Ich konnte nicht alle Brücken abbrechen. Ich habe hier außerdem meine Tochter und meinen Enkel. Die deutschen Frauen in Shanghai, ja, das sind die Ehefrauen reicher Manager. Die wohnen in eigenen Vierteln in den Residenzen und führen ein besseres Leben als in Deutschland. Gerda, die mit mir in einem einfachen Viertel lebte, war die einzige Ausnahme. Dadurch habe ich das echte China kennengelernt, sagte sie mehrmals. Das Alltagsleben der Chinesen. In China war er nicht mehr so streitlustig wie in Berlin. Da wurde er dann eigentlich der ideale Mann. Er hat sich immer bemüht, mir möglichst viel abzunehmen. Das erste Mal war ich 6 Monate da, von April bis Oktober. Oh Gott, dieser Sommer, furchtbar, diese Hitze zwischen 37 und 40 Grad. Und die Feuchtigkeit, die gibt mir den Rest. Ich liege nur flach. Ich hatte das Gefühl, die inneren Organe kochen. Und die Shanghaier ertragen das mit einem Gleichmut. Die kennen das nicht anders. Und die verstehen auch nicht, ach, wieso haut diese Frau immer wieder ab? Verschwindet im Sommer, verschwindet im Winter. Mein Mann hat sich bemüht, das den Nachbarn zu erklären. Das verstehen die nicht wirklich. Sie haben auch kaum Interesse an Kontakt mit Fremden. Die Jungen nehmen mich überhaupt nicht zur Kenntnis. Die grüßen nicht mal im Haus. Die Älteren aus der Zeit vor der Kulturrevolution, die sind anders. Die sind noch chinesisch. Und manchmal haben sie auch versucht, mit mir zu sprechen. Aber den Shanghai-Dialekt der alten Frauen verstehe ich nicht. Die Alten sitzen die ganze Zeit im Hof und spielen Mahjong. Sie dürfen nicht, aber sie spielen um Geld. Und das geht dann gar nicht, dass ich da etwa mitspiele. Für die sind noch alle Ausländer Spione. Deswegen... Gerda als Rentnerin darf nicht länger als ein halbes Jahr wegbleiben von Berlin. Deswegen kann sie sich nicht mit mir in Shanghai niederlassen als eine Art chinesische Ehefrau. Sie pendelt zwischen Berlin und Shanghai. Und das ist sehr anstrengend. Und auch sehr teuer natürlich. Aber trotzdem bleiben wir zusammen. In Shanghai wird ja nicht geheizt im Winter. Das Haus, in dem wir wohnen, hat überhaupt keine Tür. Es hat ein Gittertor gegen Einbrecher und im Winter zieht da die Kälte rein. Wir Shanghaier brauchen frische Luft, sagt mein Mann. Dabei ist die Luft da alles andere als frisch. Deswegen fliege ich im Dezember immer zurück. Für meine Knochen ist das Gift. Die Chinesen waren in der Weltgeschichte bekannt für ihre Bescheidenheit, für ihre Höflichkeit, für ihre Gutherzigkeit. Aber suchen Sie das heute einmal in Shanghai? Sie finden das Gegenteil. Warum muss alles so aussehen wie in Amerika? Haben wir keine eigene Kultur? Müssen sich die jungen Leute ihre Vorbilder nur dort suchen? Heute holt die Kommunistische Partei Chinas all das zurück und zeigt den jungen Leuten, seht mal, so waren wir einmal und das war richtig, bitteschön. Zurückkommen, zurück in die Geschichte. Die Zukunft liegt in der Geschichte, paradoxerweise. Mein Mann hat ja eine trockene Tochter, so nennt man das in China. Das ist eine alte chinesische Sitte. Wenn ein älterer Mensch alleinstehend ist, kann er sich ein Ersatzkind suchen. Ein alter Mann, eine Tochter, eine alte Frau, ein Sohn. Und so hat mein Mann, als er an der Uni beschäftigt war, eine junge Frau kennengelernt. Und die ist seine trockene Tochter geworden. Ihre ganze Familie musste zustimmen. Sie kümmert sich wie eine Tochter um ihn und er sich um sie. Aber die ersten Male, als ich zurückflog, hat er immer wieder gesagt, und du kommst doch wieder? Kommst doch wieder. Er hatte Angst, ich komme nicht mehr zurück. Aber ich komme immer wieder. Viele junge Chinesinnen wollen ins Ausland. Es ist einer der Beweggründe, warum sie gerne die deutschen Männer heiraten. Das ist ein offenes Geheimnis, ein Mittel zum Zweck. Unser Leben spielt sich in letzter Zeit im Wesentlichen zu Hause ab. Er geht nicht mehr aus. Das schafft er nicht. Er ging immer gern ins Kino. Der Filmpalast ist 10 Minuten von seiner Wohnung entfernt. Aber jetzt fühlt er sich nicht mehr imstande, diesen Weg zu schaffen. Es wird auch für mich immer schwieriger, zu ihm zu fliegen. Was ich in China tun konnte, habe ich getan. Leider nicht alles, was ich tun wollte. Das ist ein bisschen tragisch, finde ich. Aber das ist ein anderes Thema. Und heute sage ich mir, aha, du bist schon lange Rentner, hast aber nie richtig aufgehört zu arbeiten. Und jetzt, bitteschön, geh zu Gerda. Sie freut sich auf dich. Mit Mühe und Not, unter Aufbietung aller Energie, quält er sich zweimal die Woche die Treppen runter zum Briefkasten. Und die sind ja nun wirklich scheußlich, diese Steinstufen. 3 Treppen hoch und ziemlich steil auch. Ich habe immer Angst, dass er da fällt. Aber er hat mir geschworen, er ist ganz vorsichtig und hält sich am Geländer fest. Ich wünsche mir, dass er jetzt bei mir ist. Ein Freund hat zu mir gesagt, settle down, enjoy your life. Und das mache ich jetzt mit Gerda. Er will nächstes Frühjahr im April herkommen, zu mir ins Seniorenwohnhaus. Wir müssen am Anfang zusammen in einem Zimmer leben. Die Frau von der Verwaltung hat gesagt, lassen Sie ihn mal erst herkommen und dann sehen wir weiter. Ich habe gesagt, ich möchte eine zweite Einzimmerwohnung für ihn haben. Das ist für uns besser. Ich habe zu ihr gesagt, bitteschön, ich bleibe in Berlin. Auf dem Künstlerfriedhof liegen schon ihre Mutter und ihre jüngere Schwester in einem Grab für 4 Urnen. Ich habe gesagt, wir alle 4 bleiben zusammen. Und für mich ganz schlicht und einfach mein Name und ein Freund aus China. Dann bin ich hochzufrieden. Er ist jetzt 86 Jahre alt. Aber ich habe das Gefühl, er hat mehr Lebensenergie als ich. Und er ist überhaupt nicht verbittert. Bis heute nicht. Er findet immer etwas, was erledigt werden muss, was ich natürlich erledigen muss. Hast du da schon angerufen? Und er lässt nicht locker. Andere würden vielleicht mal was fallen lassen, aber er schreibt sich alles auf so kleine Zettelchen. Also wenn ich denke, wie langweilig manche Leute hier so leben, gerade in meinem Alter. Ich bin immer gefordert. Der hält mich auf Trab. Was ihm alles so durch den Kopf geht. Jeden Vormittag um 10 nach dem Frühstück rufe ich ihn an. Na, erzähl mal, was hast du gestern gemacht? Und was planst du heute? Es war ein reines Glück, dass ich Gerda fand. Im Leben spielen diese Zufälle manchmal eine entscheidende Rolle. Wenn ich nach meiner Gastprofessur in West-Berlin nach Shanghai zurückgekehrt wäre oder wenn ich an diesem Sonntagnachmittag nicht das Interesse gehabt hätte, diesen Hollywood-Film zu sehen, dann wäre ich ihr nie begegnet. Pfirsichblütenglück von Gesine Schmidt. Es sprachen Ernst Jacobi, Monika Dortschi, Patricia Ziolkowska, Wolfram Koch, Alina Stiegler, Bastian Reiber. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Julia Kümmel und Thomas Rombach. Regieassistenz Mirjam Brandt. Regie Beate Andres. Produktion Hessischer Rundfunk 2018. Dramaturgie Ursula Ruppel.